denkt bei ihm, er denkt an ihn beim nächsten Einkaufen. Und sagt, kann doch den Schneiderbücher. Und als nächstes haben wir einen Herrn aus dem Deutschen Bundestag gewählt. Also, meine Damen und Herren, so geht das ja nicht. Auch nicht hier in Neuerburg auf unserer Wahlveranstaltung. Da bin ich doch durch diese Stadt gegangen. Und was muss ich da sehen? Da war doch ein junger Herr, der hatte unter seiner Jacke da so eine, wie sagt man, eine Spraydose versteckt. Und ging da doch tatsächlich hin und sprayt unsere schöne, graue Betonmauer einfach voll mit Farbe. Ein Blümchen hat mir hingemalt. Also das geht nicht. Unmöglich. Wo sind wir denn hier? In unserem schönen deutschen Lande. Das Stück heißt Der Tonspröder.